RP Rufus, Gamer und Streamer, er will doch nur kurz eine neue Tastatur kaufen. Auto will nicht mehr. Auto will nicht mehr. Rein ins Auto, den Schlüssen gedreht. Meter bockt, läuft nur auf einen Zylinder. Auto will nicht mehr. Rufus Auto setzt sich in Bewegung, WTF, 2 Meter und der Wagen bleibt steht. Oh, Auto will nicht mehr. Scheiße, ey. Schreit Rufus, der Wagen war doch wegen diesem Fehler bereits zweimal in der Werkstatt. Auto will nicht mehr. Steigt aus, schiebt den Wagen 2 Meter zurück und bestellt die Tastatur bei einem Online-Shop. Auto will nicht mehr, jetzt geht der Tag rum. Am Abend wird der Abschlepper gerufen. Auto will nicht mehr. Auto wird weggebracht, aber einen Tag später der Anruf von der Werkstatt. Sir, Ihr Auto ist fertig. Auto will nicht mehr. RP Rufus. Nun aber raus aufs Fahrrad, das Auto holen, gesagt, getan. Rufus bekommt den Autoschlüssel, bezahlt. 20 Euro für ein neues Relais. Das Fahrrad in den Kofferraum gesteckt. Rein ins Auto! Und Rufus fährt los. Auto will nicht mehr. Auto will nicht mehr. Auto will nicht mehr. Nach 400 Meter bei voller Fahrt geht der Wagen aus, wieder das gleiche Problem. Abschlepper kommt, Profux hat die Schnauze voll. Nach 3 Reparaturen und 600 Euro später, der Wagen hat immer noch denselben Fehler. Auto will nicht mehr. RP, Rufus macht so etwas nicht mehr. Geld nur gegen erbrachte Reparatur. Er stößt das Auto ab, wird aber zum Pre-Mitglied und ab diesem Tag kommt der Einkauf immer nach Hause geliefert. Auto will nicht mehr. Das eine Benachrichtigungs- Wir konnten ihre Lieferung nicht zustellen. Rühr, Rufus sauer. Ich schwarz nur aus wie Penner. Klinge, Ding Dong machen, Wichser. Wichser. Auto will nicht mehr. Die Tastatur wurde an einen Paketshop gebracht. An das andere Ende der Stadt. Da kommt Rufus ohne Auto nicht mehr hin. Auto will nicht mehr. Bei Rufus gegenüber. Keine 200 Meter. Da ist ein DHL und Hermes Bucket Shop. Oh. Auto will nicht mehr. RP. Rufus spricht. Oh. Diese Idioten, da gegenüber von mir ist ein DHL Shop. Schreit ihr an der DHL Hotline. Warum? Auto will nicht mehr. Nach 8 Anrufen bei der Hotline. Das Paket sollte nun 8-mal dorthin umgeleitet werden. Wurde es nie. Das Paket ist nie wieder aufgetaucht. Das Auto ist weg. Oh. Auto will nicht mehr. Auto will nicht mehr. Deutsche Wertarbeit nicht mehr vorhanden. Dafür Wirtschaftssklaverei, alles wird schlechter. Auto will nicht mehr. RP. Rufus will auswandern. RP. Rufus will auswandern.